Sie waren alle unbekannt, vergessen, geächtet, verscharrt im Sand. Sie mussten unterm Boden ruhen, kein Stein und Mal sprach von ihrem Tun. Doch im Vergaß der Erde ruht, in tausend Ländern ein Tropfen Blut. Der Frag, gibt uns niemand die Hand, euer Bruder bin ich unbekannt. Ich hab geblutet wie Rose und Rot, ich habe gestritten für euer Brot. Ihr wusstet's nicht im Erdenlauf, stehen wir von den Toten auf.